سيدنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ولدون تريش السفر أبش عن دوتش und bevor wir weitermachen, bitte Italia, dann machen wir eine kleine Wiederholung oder kurze Wiederholung für die letzten Hadithe, die wir behandelt haben. Barakallahu fikum. نحن نصلي أخي بعد خمس دقائق من الأذان، يعني الأذان بعد خمس دقائق، after 5 minutes. بلى خلص انتهى، صلينا. We finished. Okay. But we make now listen. درسي. طيب. Unser Unterricht Safar Arabisch und Deutsch, Barakallahu Fikum. Und das letzte Mal haben wir zwei Hadithe durchgenommen. Heute, inshallah, versuchen wir hier kleine Wiederholung zu machen oder kurze Wiederholung und dann machen wir weiter mit dem Kern. طيب سنراجع فقط الحديثين الآخرين بسرعة ثم بارك الله فيكم نتابع. عبد الله بن عمر بن العاص berichtet, dass der Gesandte sagte zu mir, O Abdullah, sei nicht wie so und so, der nachts zu zusätzlichen Gebeten aufstand, sie aber nach einiger Zeit vernachlässigte. Diese Überlieferung hat damit zu tun, barakallahu fikum, dass eine Person eine Sunna praktiziert hat, und das ist Qiyam al-Layl, das wird in der Nacht zu beten, und der hat das verlassen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam warnte Abdullah ibn Amr und er sagte ihm, sei nicht wie diese Person, die das gemacht hat, aber die hat das vernachlässigt. Weil wenn man eine Sunna auch begeht, und diese Sunna vernachlässigt, dann ist das ein Zeichen, dass man sozusagen, dass der Iman bei einer Person schwächer geworden ist. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Abdullah ibn Amr den Namen von der Person nicht gesagt, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sozusagen ihn nicht bloßstellen wollte. Aber der hat davor gewarnt, dass man auch eine Sunna vernachlässigt. Und das ist die Methode von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat ihm so gesagt, ma balu aqwamin. Das bedeutet, es gibt Leute, es gibt manche, die das und das machen. Damit er sie aufmerksam macht, dass sie einen Fehler begehen. Und es geht jetzt um diesen Hadith, um darum, dass man die guten Taten weitermacht, kontinuierlich macht, und dass man die guten Taten nicht vernachlässigt. Das heißt, wenn man eine Sunna auch immer praktiziert, sollte man weiter praktizieren. Nicht, dass man sagt, nein, ich praktiziere die Sunna nicht. Dazu, barakallahu fikum, ist es kein Problem, dass man eine Person Anweisungen gibt. Aber natürlich, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt Abdullah bin Umar Anweisungen, damit er ihn auch schützt und damit er gute Tat begeht. Und in dieser Überlieferung auch gibt es Qiyam al-Layl, das bedeutet, dass man in der Nacht aufsteht. Das ist schwer natürlich für die Leute, in der Nacht aufzustehen, aber man sollte es versuchen. Und damit die Wichtigkeit auch besser wird, dann kommen wir zur nächsten Überlieferung, das von Aisha, Aisha überlieferte, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam des Nachtes aufgrund einer Krankheit oder Müdigkeit kein zusätzliches Gebet verrichten konnte, verrichtete er im Laufe des Tages zusätzlich 12 Rak'at. Barakallahu fikum, das hat damit zu tun, dass Nachtgebet 11 Rak'at ist. Das heißt, wenn man in der Nacht aufstehen will und zusätzlich freiwillig beten will, dann sind das 11 Rak'at maximal. Man darf auch weniger beten. Man darf zum Beispiel eine Rak'at oder 3 oder 5, 7, 9, maximal aber 11. Und Nachtsgebet, Wittergebet, Salat al-Tahajjud, Salat al-Qiyam, Salat al-Tarawih, alles ist das Gleiche. Alles ist das Gleiche. Also normalerweise gibt es nicht, dass man sagt, das heißt Tahajjud und das heißt so. Das ist alles das Gleiche. Und maximal betet man 11 Raka. Wenn man immer das macht, das heißt, wenn es das Gewohnheit geworden ist bei einer Person und diese Person ist krank oder hat verschlafen, dann kann diese Person Nachtgebet nach Sonnenaufgang, im Laufe des Tages nachholen. Aber da betet man nicht mehr ungerade Zahlen, weil Wittergebet, das ist ungerade Zahl immer. Aber da betet man nicht mehr ungerade Zahl, sondern gerade Zahl. Und die Gelehrten sagen, wenn du zum Beispiel immer Wittergebet ein Raka betest, dann betest du am Tag 2 Raka. Betest du 3 Raka, dann betest du am Tag 4 Raka, wenn du Wittergebet nicht verrichtet hast. Wittergebet ist dieses Gebet, das ungerade Zahl von Raka besitzt. Und man betet das, bevor man schläft oder wenn man in der Nacht aufsteht oder bevor Frühgebetzeit anfängt. Das bedeutet, fängt das Gebet an, Frühgebet zum Beispiel 5 Uhr angenommen jetzt. Bis 5 Uhr darfst du Wittergebet oder solltest du Wittergebet beten. Die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten bezüglich Wittergebet. Manche sagen, das ist Pflicht, andere sagen, fehlenswert. Und eigentlich, das ist empfehlenswert, weil das keine Pflicht ist. Das heißt, man kann da auch, man braucht das auch nicht zu beten. Aber derjenige, der ins Paradies kommen möchte und Gutes tun will, der betet Wittergebet. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns von Nachtgebet erzählt hat. Das wird zusätzliche Nachtgebet. Und das ist mit Wittergebet. Wenn auch eine Raka für Allah subhanahu wa ta'ala, dann schreibt Allah subhanahu wa ta'ala dir großen Lohn. Eine kannst du beten, 3 kannst du beten, 7, 9 oder maximal 11 Raka. Manche sagen, Nachtgebet besteht aus 20 Raka oder 40. Das stimmt nicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in Ramadan oder außerhalb von Ramadan in der Nacht nicht mehr als 11 Raka gebetet. Wallahu ta'ala ala wa ala. Und heute, barakallahu fikum, machen wir dann weiter mit Kapitel 16, Bab. في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها Gebot zur Bewahrung der Sunna und ihrer Sitten. Sitten, ob das Sitten eher richtig ist, ich denke, Adabiha eher Regeln. Die Sunna und ihre Regeln ist besser hier zu erklären. Barakallahu fikum. Kapitel Nummer 16. Kapitel Nummer 16. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بارك الله فيكم. Das geht hier في عفوا. Wir reden auf Arabisch und Deutsch. Sabredisch erstmal auf Arabisch und dann auf Deutsch. Und unser Unterricht übrigens maximal wird bis 20 Uhr sein. Das wird, wir wollen nicht mehr als eine oder als 50 Minuten machen. Wir haben ungefähr 19.10 Uhr angefangen. Bab fi al-amri bil-muhafadati al-sunnah wa adabiha. Al-sunnah هي سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهي طريقة النبي التي كان عليها في عباداته وأخلاقه ومعاملاته. يعني لما نقول السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، وهي أفعال النبي وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وإقرارات النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الفقهاء يطلق السنة على العمل المستحب، يعني لما يكون مستحب يطلق عليه السنة. وللأسف أن أغلب الناس اليوم يعتقدون أن السنة معناها المستحب، وإنما السنة بشكل عام هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق الدين. فلما نقول القرآن والسنة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة هي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما قرره النبي صلى الله عليه وسلم، أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله بالعلم النافع والعمل الصالح، بالعلم النافع والعمل الصالح. لذلك قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي الذي أعطاكم النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه الآية في سياق قسمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم المال، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما أعطاكم من المال خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكن هذه الآية عامة، ليست فقط هي خاصة في مسألة القسمة، وإنما عامة في مسألة الدين. فلذلك بارك الله فيكم، كل ما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم علينا أخذه، وكل ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم نبتعد عنه. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني هذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الهوى ولا عن الهوى، وإنما هو وحي. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه العلم، وهذا العلم هو في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن بعض الناس يقول لك نأخذ فقط القرآن، القرآن لوحده ما يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بسنته وبين القرآن بسنته وعلمنا كيف نطبق القرآن بسنته صلى الله عليه وسلم. لا بد من السنة لبيان القرآن. وما ينطق عن الهوى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم بشيء ولما يأتي بشيء في هذا الدين ما يكون عن هوى، وإنما هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الوحي إما أن يكون بالكتاب أي قرآن، وإما أن يكون بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وبه وسلم. والذي يحب الله ويدعي حب الله سبحانه وتعالى عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال الناس: نحن نحب الله سبحانه وتعالى، فأعطاهم الله سبحانه وتعالى علامة على المحبة، هذه العلامة. الذي يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يدعي حب الله سبحانه وتعالى عليه أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، أي أن المحبة هي الاتباع، المحبة هي الاتباع، وليس أن الإنسان يقول أنا أحب الله وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: هذه الآية هي آية الامتحان، هذه الآية قالوا هي آية امتحان، لأن الله امتحن أقواما بحبهم وقال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلتم ذلك اتبعتم النبي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، يعني سيغفر لكم ويتقبل منكم التوبة وسيحبكم الله سبحانه وتعالى. فإذا أحب الله قوما ماذا فعل؟ في الحديث أن الله إذا أحب شخصا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى في أهل السماوات: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض، سبحان الله، فيحبه أهل الأرض ويقبلونه ويكون إماما لهم، إذ محبة الله هي الغاية، أي أن الله سبحانه وتعالى يحب، إذا أحببت الله باتباعك النبي صلى الله عليه وسلم يحبك الله سبحانه وتعالى. وأما في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أي يعني بالقدوة، القدوة الصالحة التي يتأسى بها، أي تريد أن يكون لك قدوة في حياتك تتبعه وتتأسى به، فخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قدوة لك في حياتك في كل أمور، وعليك أن تتبعه صلى الله عليه وعلى وسلم، يكون لك قدوة في حياتك مع زوجتك، وفي حياة الزوجة مع زوجها، في حياتك مع أبنائك ومع أبنائك معك، في حياتك في عملك، في حياتك في المسجد، في كل الأمور. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يحب الله، لمن كان يريد، عفوا، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني هل تريد أنت أن يحبك الله وأن يرضى عليك وأن تدخل الجنة؟ تريد ذلك؟ فخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، والذي يريد أن يدخل الجنة عليه أن يتخذ طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن بارك الله فيكم، هذه المسألة المهمة في هذا الباب، أن الإنسان عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لأنه الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نأخذ ما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الذي يريد أن يحبه، أن يحبه الله سبحانه وتعالى عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والقدوة الحسنة والأسوة الحسنة لنا هي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حياته. بارك الله فيكم. Kapitel 16. Gebot zur Bewahrung der Sunna. Gebot der Bewahrung, zur Bewahrung der Sunna und ihrer Regeln. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Hashr, Surat al-Hashr, das ist die Sura 59, die Ayah 7. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Im Sinn gemäß ungefähr übersetzt: Und was euch der Gesandte gibt, das nehmt. Und was er euch verlehrt, darauf verzichtet. Auch in Surat An-Najm sagt Allah subhanahu wa ta'ala: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Er hört nicht und wurde auch nicht verleitet. Und er spricht auch nicht aus niederer Begierde. Es ist nichts anderes als eine Offenbarung, die ihm eingegeben wird. 53, die Sura 53, die Ayat 2 bis 4. Und Allah sagt auch: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Das ist in Surat Ali Imran. Sprich, wenn ihr Allah wahrhaftig liebt, sofort mir, sofort dem Propheten sozusagen, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden verziehen. Denn Allah ist verzeihend, barmherzig. Die Surah Day, die Ayah 31. Und auch sagt Allah subhanahu wa ta'ala: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. سورة الأحزاب. Das ist Sura 33, die Ayah 21. Ihr habt fürwahr im Gesandten Allahs ein vortreffliches Vorbild für den, der auf Allah hofft und auf den letzten Tag und häufig Allahs gedenkt. Das sind erstmal ein paar Ayah aus diesem Kapitel, Barakallahu fikum, das sind ein paar Ayat. Ich erkläre diese Ayat und dann machen wir weiter mit den anderen Ayat. Was ist die Sunna? Was ist die Sunna? Es geht hier um Gebot zur Bewahrung der Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Die Sunna ist, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, was er gemacht hat, getan hat, was er entschieden hat, bestätigt hat. Die Sunna, und hier aufpassen, die Sunna ist die Methode vom Propheten sallallahu alaihi wasallam der Praktizierung der Religion. Das ist, wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam die Religion praktiziert hat, seine Methode in Handlungen, in Anbetungen, in Charakter, Benehmen und Verhalten. Das ist allgemein die Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Sunna hat verschiedene Bedeutungen. Unter anderem auch bei manchen Fuqaha, nicht bei allen, bei Fuqaha, das sind die Leute, die sich beschäftigen mit Urteilen der Religion, erlaubt, verboten und so weiter, bei ihnen ist die Sunna das Empfehlen Werte, was Empfehlen Wert ist. Und deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang. Die Sunna aber allgemein, wenn man sagt, wir nehmen Koran und Sunna, Sunna bedeutet die Methodik des Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Praktizierung der Religion. Und das ist Grundlage im Islam. Wenn man die Sunna dann nicht hat, dann kann man den Koran sowieso nicht praktizieren. Weil ohne Sunna der Koran nicht zu verstehen ist. Im Koran steht, du musst beten, du musst fasten, du musst pilgern. Aber wie? Wie fasten, wie beten, wie pilgern? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte uns das durch seine Sunna erklärt. Und deshalb ist es sehr wichtig zu verstehen, weil manche Leute, leider die meisten, wenn sie das Wort Sunna hören, dann denken sie sofort an die Handlungen, die empfehlenswert sind. Die denken sofort an die Handlungen, die sozusagen nicht Pflicht sind. Und das ist nicht, barakallahu fikum, was hier gemeint ist, sondern die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist alles, was der Prophet Muhammad sallallahu gesagt hat, gemacht hat, entschieden hat. Und das ist seine Methode in der Praktizierung der Religion. Unter anderem, bin ich gerade kurz so viel. Nein, ich mache nicht so viel. Ich lerne. Heute bei Islam harak kathir. Die Sunna von unserem Propheten nochmal, barakallahu fikum. Die Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist die Erklärung für den Koran und für Religion. Man muss beten, aber wie? Durch die Sunna haben wir gelernt. Das heißt, wenn man sagt, ich nehme die Sunna nicht, weil die meisten denken, dass es das empfehlen wird, und die immer sagen, das ist Sunna, khalas, die brauchen nicht so praktizieren, so wird man die Religion nicht mehr praktizieren. Aber in der Sunna dann gibt es Verpflichtungen, gibt es beliebte Handlungen durch die Sunna, da meint man hier, was nicht im Koran steht, sondern was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns erklärt hat. Die erste Ayah von Surat al-Hashr, von Surah 59, das geht um Al-Fay. Was ist Al-Fay? Al-Fay ist, was die Muslime gewonnen haben, ohne gekämpft zu haben. Angenommen, eine Gruppe greift die Muslime an und die Muslime wollen sich verteidigen. Und dann diese Leute, die lassen ein paar Sachen und die gehen weg. Diese Sachen, die gelassen worden sind, ohne Kampf, wenn der Imam der Muslime, das wird der Führer der Muslime, das nimmt man als. Diese Ayah geht darum erstmal. Das heißt, was der Prophet euch davon gibt, nimmt. Und was euch verwehrt, sagt nein, dann nimmt ihr nicht. Aber diese Ayah ist dann allgemein, weil wir eine Regel haben im Islam. Man sollte die Ayat nicht so nehmen nach dem Wortwörtlichen, sondern nach dem Anlass, sondern da sollte man die Ayat in ihrer Allgemeinheit nehmen. Und allgemein, was euch den Propheten Oder was der Prophet euch gibt, nehmt ihr. Was er euch verwehrt, nehmt ihr nicht. Das geht um die Religion. Wenn der Prophet uns sagt, macht das, dann müssen wir, und er befiehlt uns, wenn er sagt, macht das nicht, das ist verboten, dann dürfen wir ja nicht tun. Und das ist der Beweis, dass die Sunna vom Propheten Muhammad zu praktizieren ist. Zweitens, die andere Ayah von Surat al-Najm, das wird der Prophet spricht nicht aus Begierden oder aus Gelust, sondern das wird alles ihm offenbart. Auch die Haditha des Propheten, die Überlieferungen, das sind alle offenbart. Die Praktizierungen der Religion, das ist alles Offenbarung. Was Allah offenbart hat, sind zwei: Koran und Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Viele, viele Leute denken, die Sunna wäre nicht Offenbarung. Das stimmt nicht. Und deshalb Allah subhanahu wa ta'ala hat versprochen, Koran und Sunna zu beschützen, und er wird subhanahu wa ta'ala den Koran und die Sunna auch schützen, wie er gesprochen hat. Das ist barakallahu fikum. Wenn der Prophet etwas sagt, dann ist das Offenbarung. Allah hat ihm das vermittelt. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm das eingegeben. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm das offenbart. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam spricht nicht aus niederer Begierde, sallallahu alaihi wasallam, sondern das ist immer, was Allah ihm gegeben hat. Dann kommen wir zu der dritten Ayah von Surat Ali Imran. Spricht, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, folgt dem Propheten. Dann wird er euch lieben und wird er euch eure Sünden verzeihen. Diese Ayah nennt man die Ayah der Prüfung der Liebe oder die Prüfungsayah. Was wird die Prüfungsayah? Die Leute haben behauptet, Allah zu lieben. Sie haben gesagt, wir lieben Allah. Dann hat Allah ihnen diese Ayah gegeben. Damit das geprüft wird, ob sie wirklich Allah lieben. Das heißt, wenn jemand behauptet, und da sagt man, ich liebe Allah, dann muss man dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. So bestätigt man, dass man Allah liebt. Das heißt, die Liebe in unserer Religion heißt nicht, dass man Gesang macht, oh Allah, ich liebe dich, sondern die Liebe in unserer Religion heißt, dass man dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt. Das ist die Liebe im Islam. Du meinst, du liebst Allah? Dann bitte schön, zeig mal. Du liebst den Propheten? Zeig mal. Wie? Dass man die ganze Zeit sagt, oh Allah, ich liebe dich? Kann jeder. Aber durch deine Taten, durch deine Handlungen, durch deine Wörter, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgst, dann bestätigst du, dass du Allah liebst. Wenn dann, passt auf, und das ist wichtig, wenn du dem Propheten folgst, in der Religion, und du praktizierst das, was er gesagt hat, dann wird Allah dich lieben und dir verzeihen. Was bedeutet, dass Allah dich liebt? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns davon erzählt. Er hat gesagt, wenn Allah jemanden liebt, wenn Allah eine Person liebt, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, O Jibril, ich liebe diese Person. Du sollst ihn auch und liebe ihn. Dann liebt ihn Jibril. Und dann wird in den Himmel gerufen, Allah liebt die Person so und so. Ihr müsst ihn alle lieben. Dann lieben diese Person die Bewohner der Himmel. Und dann wird diese Person mit Akzeptanz belohnt auf dieser Erde. Die Leute akzeptieren ihn und er wird ein Imam, ein Führer zum Guten. Das wird, wenn Allah jemanden liebt, dann werden die Leute auch ihn lieben. Welche aber Leute? Natürlich die Gläubigen, die guten Leute, die vernünftige Wahrheit anerkennen wollen. Weil die Propheten, es gab Propheten, Allah liebt die Propheten, trotzdem ihre Völker waren dagegen. Deshalb aufpassen in diesem Land, nicht, dass man falsch versteht. Aber die Gläubigen und die guten Menschen haben diese Leute gemocht und geliebt und gefolgt auch. Deshalb, wenn man behauptet, ich liebe Allah, man das belegen, indem man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt und das praktiziert, was er uns von Sunna gebracht hat. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Ahzab, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Das heißt, der Prophet s.a.w. ist unser Vorbild. Und wenn man weiß, dass der Prophet s.a.w. ins Paradies kommt und der Prophet s.a.w. hat immer das Gute getan und praktiziert in seinem Leben, und da will man ein Vorbild haben im Leben, dann ist das der Prophet s.a.w. als Vorbild, als wahres Vorbild für uns. Und wenn man sagt, das ist mein Vorbild, was wieder als Vorbild? Damit ich mache, was mein Vorbild gemacht hat. Ich praktiziere, was mein Vorbild praktiziert hat. Und weil der Prophet s.a.w. der Beste ist und weil er ins Paradies kommt und ich möchte auch ins Paradies kommen und ich möchte auch einer von den besten Menschen werden, dann nehme ich den Propheten als Vorbild und versuche ich, das zu praktizieren, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mir erzählt hat und mir befohlen hat, salawatullahi wa salamuhu alaihi. Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und nicht vergessen. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورة النساء آية 65. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء معناه إلى الكتاب والسنة. معناه إلى الكتاب والسنة. بارك الله فيكم. فلا وربك لا يؤمنون أي لا يكتمل إيمانهم. لا يكتمل إيمانهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية اللي قبلها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلكم خيرا وأحسن تأويلا. ثم يأتي الأمر بطاعة الله وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى يحكموك فيما شجر بينهم وماذا يفعلون؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي ما عندهم حتى حرج ولا شك ويسلموا تسليما التسليم التام للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقسم تعالى بنفسه فلا وربك لا يؤمنون أي لا يكتمل إيمانهم حتى يجعلونك حكما فيما حصل بينهم من النزاع في أمور الدين وفي أمور الدنيا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أي إذا حكم لأحدهم بالكتاب والسنة لا يجد في نفسه شيء وإنما يقبل ويسلم تسليما أي ينقاد لحكمك انقيادا تاما ليس فيه تأخر ولا تقهقر أي الذي يريد أن يتم له الإيمان أن يكتمل عنده الإيمان يجب أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في أموره كلها. ثانيا لا يجد في نفسه حرجا مما قضى النبي صلى الله عليه وسلم مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم تسليما بالغا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا واضح. طبعا هذه الآية نزلت هذه الآية قال أهل العلم يعني في خمسة أمور ولكن أهمها أن رجلان تنازعا. تنازع الرجلان في مسألة السقاية. الزبير ورجل من الأنصار كان عندهم قطعة أرض تقطعها. فأتى الرجل واشتكى عليه قال هو يسقي وثم يعطيني الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي النصف واعطي ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حكمت له إلا لأنه من أقاربه. فقال له: تريد الحكم الصحيح؟ قال: نعم. قال له: اسقي يا زبير حتى تنتهي ثم أعطي. فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. النبي صلى الله عليه وسلم يحكم وأنت تقول لا؟ فنسأل الله السلام. أما الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. بارك الله فيكم، هنا المسألة واضحة. يعني إذا صار تنازع بين الناس، اختلفوا في شيء من الأشياء، يجب عليهم، اختلفوا في الأقوال، يجب عليهم أن يردوا المسألة إلى الله والرسول، أي إلى الكتاب والسنة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، تؤمن بالله واليوم الآخر، ارجع لحكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. طب قد يقول قائل: طيب بس هناك أمور اختلف فيها الناس. إذا اختلف فيها الناس بأدلة من الكتاب والسنة لا بأس، كما اختلف الصحابة في بعض القضايا واستدلوا بأدلة لا بأس. أما إذا كان هذا عن هوى فهذا لا يجوز، لا يجوز. ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة. فالرجوع إلى الكتاب والسنة توحيد للأمة، وحدة للأمة، وخير لهذه الأمة بل للأمم جميعا إذا رجعوا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله سبحانه وتعالى زاد أخو: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Doch nein, bei deinem Herrn, sie glauben nicht, das wird ihr Glaube ist nicht vollständig, nicht vollkommen. Sie glauben nicht vollständig oder vollkommen, bevor sie dich nicht zum Richter machen über das, worüber sie miteinander streiten, und danach innerlich nicht ärgerlich und bedrückt sind wegen dessen, was du beschlossen hast, und sich in völliger Ergebenheit fügen. Die Ayah 75 von Surat An-Nisa. Auch Allah subhanahu wa ta'ala sagt: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. O die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und den Verantwortlichen unter euch. Und wenn ihr über etwas in Streit geratet, dann bringt es vor Allah und den Gesandten, so fern ihr an Allah glaubt und an den letzten Tag. Das ist am besten und die schönste Art des Vorgehens und der Auslegung. Die Surat An-Nisa, die Ayah 59. Die Ayah 59. Die erste Ayah, das hat eine Geschichte eigentlich. Es gab zwei Sahara, die haben gestritten um Bewässer von Grundstück. Die haben Nachbarn Grundstück, und Az-Zubair hat erstmal sein Grundstück bewässert, das Wasser hat er geholt, und dann hat er dem anderen Wasser gegeben. Der andere ging zum Propheten, der hat ihm gesagt: Oh Prophet, schau mal, wie Zubair mit mir macht. Der Prophet sagte: Oh Zubair, mach die Hälfte erstmal bei dir und gib ihm. Und wenn er die Hälfte bei ihm gemacht hat, dann gibt er dir, du machst deine andere Hälfte und so. Der Mann hat ja gesagt: Du hast ihm das gesagt nur, der hat dem Propheten gesagt. Du hast ihm das gesagt, weil er dein Verwandter ist. Der Prophet sagte ihm: Willst du eigentlich das richtige Urteil hören? Er sagt: Ja. Der Ali sagt: Zubair, du machst alles vollständig bei dir, dann gibst du ihm. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayah herabgesagt. Allah subhanahu wa ta'ala hat geschworen bei sich selber, dass die Leute nicht vollständig im Glauben werden, dass sie nicht vollkommen im Glauben sind, weil beide Muslime sind. Da könnte man nicht sagen hier, dass die Leute nicht gläubig werden. Weil sie gläubig sind, sie sind Muslime. Die Leute werden den Glauben nicht haben, bis sie den richtigen Glauben nicht haben oder vollständigen nicht haben, bis sie dein Urteil annehmen. Das wird, bis du die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam annimmst. Und dann hast du kein gegen Gefühl in deinem Herzen, sondern du bist ruhig mit diesem und zufrieden mit dem Urteil des Propheten, mit seiner Sunna, mit der Religion. Und du ergibst dich. Das sind die drei Bedingungen, dass man vollständig im Glauben ist. Du nimmst die Religion, die Sunna vom Propheten Muhammad sallam, du hast keinen Zweifel und du liebst das in deinem Herzen und du praktizierst das in vollständiger Ergebenheit. So ist man Gläubiger geworden, so ist man sozusagen Mu'min geworden. Aber solange man das nicht macht, dann ist das nicht so. Das heißt, was hat das mit unserem Thema zu tun? Gebot zur Bewahrung der Sunna. Das heißt, der Prophet, was er gesagt hat, was er gemacht hat, was er entschieden hat, nimmst du, solange das authentisch ist, nimmst du, ohne Wenn und Aber, nicht wie in unserer Zeit, sagen, der Prophet hat das gesagt, der Prophet hat das gemacht, dann sagt man, ja, aber der Imam so und der Sheikh so hat was anderes gesagt. Sag hier, aber da muss man hier Koran und Sunna richtig verstanden haben, um ein Urteil zu geben. Nicht auch wie in unserer Zeit. Manche Leute, die lesen ein Ayah im Koran, die verstehen das nicht. Wie diese Ayah genau? La yu'minun. Sie sind nicht gläubig. Die denken, manche armen Menschen, dass hier damit gemeint wird, dass die Leute keine Muslime geworden sind. Nee, das meine ich nicht. Man muss den Koran richtig verstanden haben, die Sunna richtig verstanden haben und dann, barakallahu fikum, handelt man danach. Das ist hier. Und wenn die Leute Streitereien haben in Meinungen oder in Ansichten, dann müssen sie immer ihren Maßstab in Koran und Sunna finden. Und hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das ist klar. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Wenn ihr über etwas in Streit geratet, dann bringt es vor Allah und den Gesandten. Die Gelehrten sagen Koran und Sunna, weil der Prophet Muhammad ist gestorben. Deshalb jetzt, wenn wir unterschiedliche Ansichten haben oder unterschiedliche Meinungen haben, dann müssen wir alle zurückkehren zu Koran und Sunna. Dann nehmen wir, was im Koran und Sunna ist und dann sind wir damit zufrieden und froh. Und praktizieren wir es. Solange wir das nicht machen, dann handeln wir nicht richtig und handeln wir nicht islamisch. Und heutzutage sehen wir das in unserem Leben. Sagen den Leuten, Allah sagt, der Prophet sagt, der sagt ja, aber unser Chef, unser Imam, unser Mezheb sagt was anderes. Sagt sie, Papa, aber Allah sagt was anderes, der Prophet sagt was anderes. Sagt nein, bei ihm ist die Sache so. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والآيات في الباب كثيرة يا أخوة الله أمرنا بطاعته الله أمرنا بطاعته فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله والطاعة موافقة الأمر سواء كان ذلك في فعل المأمور أو كان ذلك في ترك المحظور أي ما ثبت في السنة هو كما فإنه كالذي ثبت في القرآن يعني ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم هو كما أمرنا به الله في القرآن وما نهانا عنه النبي وكما نهانا عنه الله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكيا على أريكته يأتيه الأمر من عندي فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا أعوذ بالله يقول يعني خلاص نأخذ القرآن ما نأخذ السنة نسأل الله السلام فذلك بعض الناس يقول لك نحن نقبل بالقرآن فقط ما نقبل بالسنة طب لو تقبلوا بالقرآن هنا ومن يطيع الرسول فقط وأطيع الله وأطيع الرسول يلا أطيع الرسول فهؤلاء لا يأخذون القرآن إنما يكذبون ثم قال تعالى إنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم هو على الطريق الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى فالذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الحق وهو الذي يريد الخير وهو الذي يريد الناس يريد للناس الهداية وهو الذي يجب أن يتبع وليس الذي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم, هذا تحذير, أي الذين يخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويرغبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ستصيبهم فتنة أو عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك, لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله. لأنه إذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا ما أخذ بهذا الكلام, فيرد قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرد القرآن يحسس في قلبه زيغ والعياذ بالله ويحلك. العذاب الأليم أن يعاقبون, أن يعاقبوا في الفتنة, ففي هذا كذلك دليل على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم واذكرنا ما يتلى في بيوتكم, هذه الآية بالنسبة لزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات, أن يذكرن ما تلي يعني ما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهن من آيات الله والحكمة. إن الله كان لطيفا خبيرا, أي أن هذا البيت بيت النبوة بيت طاهر أنزل فيه القرآن وأنزلت فيه الآيات, فذلك أمرنا كذلك أي أن يحدثنا بالذي أنزل عليهن من القرآن وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع زوجاته وكيف كان يتعامل في بيته كذلك بالنسبة لنا سنة ودين بالنسبة لنا. فهذه والآيات في ذلك كثيرة, يعني في لسه آيات كثيرة تدل كثيرة جدا تدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. Dann geht's weiter mit anderen Beweisen. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer dem Gesandten gehorcht, der hat Allah gehorcht. Und wenn sich jemand abwendet, so haben wir dich nicht als ihr Bewahrer geschickt. Und Allah sagt auch, du leitest fürwahr zum geraden Weg. Und auch, darum mögen sich die hüten, die sich seinem Gebot widersetzen, dass sie nicht eine schwere Prüfung trifft, eine schwere Versuchung trifft, oder dass ihnen nicht schmerzliche Strafe zuteil wird. Und noch, und bleibt in euren Häusern und stellt euch nicht unnötig zur Schau, wie man sich in früheren Zeiten der Unwissenheit zur Schau stellte, und verrichtet das Gebet und gebt Zakat und gehorcht Allah und seinem Gesandten. Das geht, Barakallahu fikum, diese Ayat, das geht weiter. Erstmal, wer Allah subhanahu wa ta'ala gehorcht, muss unbedingt dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehorcht. Und wenn man dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehorcht, dann heißt das im Endeffekt, dass man Allah subhanahu wa ta'ala gehorcht. Das heißt, wenn jemand behauptet, ich nehme vom Koran und ich nehme den Koran als Beweis, dann im Koran steht, du musst die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen. Du musst die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen. Laut dieser Ayah und die andere Ayah, die davor war, gehorcht Allah und seinen Gesandten. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns etwas gesagt hat und uns etwas befohlen hat oder etwas verboten hat, dann nehmen wir, ohne Wenn und Aber. Solange das authentisch ist. Der Prophet hat uns davor gewarnt, dass manche Leute kommen werden und sagen, wir nehmen nur Koran, wir nehmen nicht die Sunna. Und diese Leute, die die Sunna vom Propheten verleugnen und sagen, wir nehmen keine Sunna, wir nehmen nur den Koran, die sind keine Muslime, weil diese Leute den Koran verleugnen. Weil wenn diese Leute den Koran nehmen, dann müssten sie eigentlich dem Propheten folgen, weil Allah sagt, ihr müsst ihm folgen, ihr müsst von ihm nehmen. Wenn ihr Streit habt, dann kehrt ihr zu Allah und seinem Propheten. Da gibt es keine andere Möglichkeit. Aber la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Die nächste Aya ist, dass der Prophet Muhammad s.a.w. die Rechtleitung hat. Und wenn jemand dem Propheten folgt, dann hat man die Rechtleitung, weil der gerade Weg, der Weg vom Propheten Muhammad s.a.w. ist. Willst du auf dem geraden Weg sein? Dann praktiziere die Sunna richtig, nachdem du die Sunna verstanden hast. Nicht nach deinem Kopf, nicht nach deinem Gelüst, nicht nach deinen Begierden, nein. Nach den richtigen Beweisen, Grundlagen der Sunna, wie wir das vom Propheten Muhammad zusammen bekommen haben und die Sahaba das praktiziert haben. Die dritte Aya von Surat An-Nur, der 63, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Darum mögen sich die hüten, die sich seinem Gebot widersetzen, das wird dem Gebot vom Propheten. Wenn du dem Propheten nicht folgst und du nimmst deine Gebote nicht, dann könnte es dir zwei Sachen passieren. Entweder Versuchung oder schmerzhafte Strafe. Schmerzhafte Strafe, wal-iyadu billah. Al-Imam Ahmed sagte, wisst ihr, was Allah gemeint hat mit dem Wort Versuchung in dieser Aya? Da hat man gesagt, was hat er gemeint? Der hat gesagt, Schirk. Schirk. Allah zur Seite stellen. Wenn du dem Propheten nicht folgst, konntest du Allah etwas zur Seite stellen. Sagt man, wie? Der hat gesagt, ja, weil wenn du vom Propheten nicht nimmst, und du nimmst einen Teil und du verlässt einen Teil, dann könnte was in deinem Herzen sein und am Ende begehst du Schirk wal-iyadu billah. Das ist die Versuchung hier. Weil wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas befohlen hat, dann ist das für deinen Nutzen. Und wenn er etwas auch verboten hat, dann ist das nützlich für dich. Wenn du von ihm nicht nimmst, dann und du verleugnest das oder du sozusagen, du lehnst das ab, es kann heißen, dass du einen Teil des Korans dann nicht mehr annimmst und die Religion nicht mehr annimmst, verleugnest. Deshalb soll man aufpassen. Diese Aya ist sehr gut als Beweis für die Leute, die sagen, ja, die Sache ist Sunna. Okay, wenn man meint, Sunna, das bedeutet empfehlenswert, dann muss man das auch belegen. Auch wenn der Prophet etwas befohlen hat, und das ist Pflicht, dann musst du das praktizieren. Praktizierst du nicht, dann hast du eine Sünde begangen. Und es kann sein, dass du versucht wirst, oder wal-iyadu billah, du bekommst eine Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Strafen sind unterschiedlich. Manche Leute denken, die Strafe heißt nur Krankheit oder vielleicht, dass du kein Vermögen hast. Nein, nein, nein, die Strafen sind verschieden. Manchmal die Strafe ist, dass du keine Ruhe im Herzen bekommst. Möge Allah uns bewahren. Und die letzte Aya in diesem Unterricht für heute, barakallahu fikum, das ist bezüglich Frauen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen befohlen hat, dass sie das verkünden, was Allah in ihren Häusern oder in ihren Gemächern offenbart hat. Das heißt, dieses Haus vom Propheten ist ein reines Haus. Und seine Frauen sollten auch erzählen, wie er sallallahu alaihi wa sallam war. Weil alles, was er gemacht hat, gesagt hat, entschieden hat, für uns Religion ist und wie er mit seinen Frauen umgegangen ist, was er ihnen gesagt hat, was er zu Hause getan hat, ist für uns vorbildlich. Deshalb sollten sie das verkünden und weil, was sie verkünden dann, ist Koran und zum Koran ist klar, der Prophet hat das verkündigt. Aber was sie erlebt haben zu Hause, was ist das? Das ist die Sunna und das ist hier Al-Hikmah. Hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, min ayatillah, das ist barakallahu fikum, das sind die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala oder die Ayat überhaupt. Wal hikma, Weisheit, das ist Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und es gibt auch so viele Ayat und Hadithe, die belegen, dass wir Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam praktizieren müssen und praktizieren sollen, dass wir, barakallahu fikum, etwas verstehen. Wenn wir dem Propheten folgen, dann sind wir recht geleitet. Und wenn wir auf seinem Weg sind, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Da wird Allah subhanahu wa ta'ala mit uns zufrieden sein und Allah subhanahu wa ta'ala wird uns lieben, solange wir dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen und das praktizieren, was er uns befohlen hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Und das nächste Mal, bi'idhnihi ta'ala, machen wir weiter mit dem Unterricht. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Und eine Sache ist wichtig. Barakallahu fikum, wir machen jetzt den Unterricht nach Isha-Gebet. Nach Isha-Gebet bei uns in Leipzig, das heißt, wir beten Isha ungefähr 18.45 Uhr, das heißt so ungefähr 19 Uhr fangen wir, oder ein paar Minuten vor 19 Uhr fangen wir mit dem Unterricht an. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Morgen dann nach dem Isha-Gebet. Bi'idhnihi ta'ala. Ja, wir könnten das so machen, dass die Brüder und Schwestern ihre Fragen schicken. Ist Samir da oder weg? Ja. طيب, ihr könnt ein paar Fragen an Samir schicken. Und inshallah in 10 Minuten. In 10 Minuten machen wir weiter. In 10 Minuten machen wir weiter, bin ich da. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn was Schlechtes oder Falsches von mir und Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sallam kathira. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyakum.